Die Frauen murren. Ein Abgeordneter? Wir sind die Repräsentanten von 25 Millionen Bürgern. Wir lassen uns nicht von ein paar Dutzend Unruhestiftern vorschreiben, was wir zu tun haben. Die Frauen im Chor? Dupin, Dupin, Dupin, Dupin. Immer mehr Frauen drängen sich auf die Tribünen. Sich verbinden zu einem gemeinsamen Ruf. Brot und die Verfassung von 93. Einige leiser, die Verfassung von 89. Bei der Versammlung lebhafteste Entrüstung. Jüngere aus dem Publikum im Parkett steigen zu der Tribüne hoch, von der diese royalistischen Rufe kamen, und sie schimpfen voller Wut gegen die Frauen an. Ein Abgeordneter, André Dumont, wendet sich an den Präsidenten. Ich habe hier eine Weisung formuliert, die Räumung der Tribünen anzuordnen. Die Frauen? Wir werden nicht von der Stelle weichen. Der Präsident zu einem Wachbeamten. Ich beauftrage hiermit den Kommandanten der bewaffneten Ordnungskräfte. Schwere Schläge gegen die Tür auf der linken Seite des Sitzungssaales. Schon splittert das Holz und der Putz bröckelt. Eine Reihe von Frauen verlässt die hintersten Tribünen. Der Abgeordnete Marek zu dem Wachbeamten. Sie hören doch die Schläge gegen die Tür. Ich überlasse es Ihrer Verantwortung zu verhindern, dass der Vertretung der Nation Abbruch getan wird. Der Präsident zu einem befehlshabenden Offizier der Truppe. Bürger, ich ernenne dich zum provisorischen Kommandanten der Ordnungskräfte und befehle dir, mit ihrer Hilfe dem Konvent Achtung zu verschaffen. Alle Konventsmitglieder stehen auf, um ihre Zustimmung zu der Entscheidung des Präsidenten zu bekunden. Der Kommandant? Ich werde dem Nationalkonvent die gebührende Achtung verschaffen oder auf meinem Posten sterben. André Dumont? Auf Beschluss des Konvents ist die Räumung der Tribünen angeordnet worden. Ich fordere alle guten Bürger auf, die Tribüne zu verlassen. Dupin! Brot her. Tumult. Ein Abgeordneter kommt etwas mitzuteilen. Die drei Ausschüsse haben mich beauftragt, Ihnen zu sagen, Sie hätten die Nachricht erhalten, dass eine aufrührerische Menge sich im Marsch auf den Konvent befindet. Aber man hat schon entsprechende Maßnahmen ergriffen. Schon umstellen den Konvent mehrere Bataillone, die von höchstem patriotischen Eifer beseelt sind. Sie haben geschworen, die Republik und ihre Repräsentanten zu schützen. Anhaltender Applaus. André Dumont? Ich verlange, dass ab sofort das Militärkomitee seine Sitzungen in den Räumen des Sicherheitsausschusses abhält, damit es sich in erreichbarer Nähe des Konvents befindet und den Anordnungen rascher Folge geleistet werden kann. Ich verlange dringend, dass wir endlich von dieser Bande Megären befreit werden, die uns Maßregeln aufzwingen wollen. Geschrei der Frauen. Der Kommandant der Truppe steigt zu der großen Tribüne auf der linken Seite hinauf, begleitet von 4 Füsilieren und 2 mit langen Kutscherpeitschen bewaffneten jungen Männern. Jeunesse dorée. Auf diese Weise werden die Frauen von der Tribüne und hinausgetrieben. Man spendet lebhaften Beifall. Auch die anderen Tribünen, von wo die rebellischen Rufe kamen, werden geräumt. Applaus, Applaus. Es dauert etwa eine halbe Stunde. Während dieser ganzen Zeit wird mit Gewalt gegen die Tür des Sitzungssaals geschlagen, der zum Vorraum der Freiheit führt. Die Tür gibt unter der Gewalt der Schläge nach, zersplittert und bricht auseinander. Die Konventsmitglieder flüchten in die oberen Bänke. Die Saalwache bildet eine Kette und sperrt die unteren Bankreihen ab. Eine Anzahl von Bürgern in Waffen eilt durch eine Tür von rechts herein und geht gegen die gewaltsam gesprengte Tür mit aufgestecktem Bajonett und blankem Säbel vor. Die gegnerischen Parteien werden handgemein. Unter lautem Schreien werden die eingedrungenen Frauen zurückgetrieben. Der Präsident? Die Ruhe ist wiederhergestellt. Die aufrührerische Menge ist zurückgetrieben. Einer der Rädelsführer festgenommen worden. Mehrfach der Ruf, hors la loi. Eine Frau, die noch auf den Tribünen ist, schreit und schimpft und droht. Bürger von den anderen Tribünen gehen daran, sie festzunehmen. Sie flüchtet. Aufs Neue dringen Aufrührer durch die eingeschlagene Tür und treiben die Wachen zurück. Bürger in Waffen eilen ihnen zu Hilfe. An ihrer Spitze der Abgeordnete Angy, den gezogenen Säbel in der Faust. Einer der Abgeordneten aus den oberen Rängen wehrt der Gewalt mit Gewalt. Ein anderer vorwärts, die Glieder dicht geschlossen. Handgemenge. Einer der Rädelsführer gefasst. Tumult. Der Festgenommene durchsucht. Er hat einen Kanten Brot bei sich. Der Tumult lässt nach. Der Abgeordnete Angy besteigt die Rednertribüne. Der Tempel des Gesetzes ist geschändet worden. Der Präsident, ich gebe der Versammlung bekannt, dass der Anführer des aufrührerischen Haufens, der soeben festgenommen wurde, dem Sicherheitskomitee überstellt wird und dass bei ihm die Taschen voller Brot gefunden worden sind. Die Sitzung wird für kurze Zeit unterbrochen.